1. Ers ten tag des zweiten monats im zweiten Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach Jahwe im Offenbarungszelt in der Steppe Sinai zu Mose und gab ihm folgende Anweisung. 2. Erfasst die Gesamtzahl der gesamten Gemeinde Israels nach ihren Geschlechtern und Familien, indem die Namen aller männlichen Personen einzeln aufnimmt. 3. Du und Aaron sollt Almanner in Israel musten, die 20 Jahr oder älter und kriegstauglich sind, und sie nach ihren Abteilungen zahlen. 4. Von jedem Stamm soll euch ein Mann zur Seite stehen, der das Oberhaupt der jüdischen Familie ist. 5. Die sind die Namen der Männer, die euch unterstützen sollen, für Ruben ist es Eliezer, der Sohn Sedeurs. 6. Für Simeon ist es Salumiel, der Sohn seines Adais. 7. Für Judah ist es Nahasan, der Sohn Amminadabs. 8. Für Issachar ist es Nethaneel, der Sohn Zuas. 9. Für Zebulun ist es Eliab, der Sohn Helens. 10. Von den Sohnen Josephs, für Ephraim ist es Elisama, der Sohn Amihuds, für Manas ist es Gamliel, der Sohn Pedazes. 11. Für Benjamin ist es Abaddon, der Sohn Gideonus. 12. Für Dan ist es Ahiza, der Sohn Amisadais. 13. Für Asa ist es Pagel, der Sohn Akrans. 14. Für Gad ist es Eliasaph, der Sohn Degels. 15. For Naphtali ist es Ahira, der Sohn Enans. 16. Dies Manner wären die Auserwählten aus der Gemeinde, die Fürsten ihrer väterlichen Stamm und die Häupter der Tausendschaften Israels. 17. Daraufhin riefen Mose und Aaron die namentlich genannten Manner zu sich. 18. Sie versammelten die gesamte Gemeinde erst ten Tag des zweiten Monats. Sich nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen in die Geburtsregister eintragen zu lassen, wo bei allmännlichen Personen ab 20 Jahren erfasst werden. 19. Gemes dem Befehl Jahwes und Mose 40 Dieser die Musterung in der Steppe Sinai durch. 20. Die nach kommen Rubens, des Erstgeborenen in Israels, werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, allmännlichen Personen ab 20 Jahren, die kriegstauglich wären. 21. Beliefen sich im Stamm Ruben auf insgesamt 46.500 Mann. 22. Die nach kommen Simeons werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, allmännlichen Personen ab 20 Jahren, die kriegstauglich wären. 23. Beliefen sich im Stamm Simeon auf insgesamt 59.300 Mann. 24. Die nach kommen Gads werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, allmännlichen Personen ab 20 Jahren, die kriegstauglich wären. 25. Beliefen sich im Stamm Gad auf insgesamt 45.650 Mann. 26. Die nach kommen Judas werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, allmännlichen Personen ab 20 Jahren, die kriegstauglich wären. 27. Beliefen sich im Stamm Judah auf insgesamt 74.600 Mann. 28. Die nach kommen Issachars werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, allmännlichen Personen ab 20 Jahren, die kriegstauglich wären. 29. Beliefen sich im Stamm Issachar auf insgesamt 54.400 Mann. 30. Die nach kommen Zebulons werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, allmännlichen Personen ab 20 Jahren, die kriegstauglich wären. 31. Beliefen sich im Stamm Zebulun auf insgesamt 57.400 Mann. 32. Hinsichtlich der Son Josephs beliefen sich die nach kommen Ephraims, nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, allmännlichen Personen ab 20 Jahren, die kriegstauglich wären. 33. Im Stamm Ephraim auf insgesamt 40.500 Mann. 34. Die nach kommen Manasses werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, allmännlichen Personen ab 20 Jahren, die kriegstauglich wären. 35. Beliefen sich im Stamm Manas auf insgesamt 32.200 Mann. 36. Die nach kommen Benjamins werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, allmännlichen Personen ab 20 Jahren, die kriegstauglich wären. 37. Beliefen sich im Stamm Benjamin auf insgesamt 35.400 Mann. 38. die nach kommen dans werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt. Al männlichen Personen abs wonsig jaren, die Kriegstorglich wären, 39. Beliefen sich im Stamm dann auf insgesamt 62.700 man. 40. Die nach kommen arses werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, al männlichen Personen abs wonsig jaren, die Kriegstorglich wären, 41. Beliefen sich im Stamm arser auf insgesamt 41.500 man. 42. Die nach kommen nathalis werden nach ihren Geschlechten, Familien und einzelnen Namen gesalt, al männlichen Personen abs wonsig jaren, die Kriegstorglich wären, 43. Beliefen sich im Stamm nathali auf insgesamt 53.400 man. 44. Die sind die gemusterten, die Mos, Aaron und die Zwul Fürsten Israels, Jewels einer für seinen Stamm, gesalt hatten. 45. Al Israeliten, die nach ihren Familien gemustert werden und 20 Jahr oder alter und Kriegstorglich wären, 46. Beliefen sich auf ein Gesamtzahl von 603.550 man. 47. Die Leviten jedoch werden nach ihrem Vaterlichen Stamm nicht unter ihnen gemustert. 48. Yahweh hat Mose namlich befohlen, 49. Du sollst den Stamm Levi nicht mustern und ihr Gesamtzahl nicht unter den übrigen Israeliten aufnehmen. 50. Stattdessen sollst du die Leviten für den Dienstam offenbaring zelt, all seinen Geriten und allem, was dazu gehort, einsetzen. Sie sollen das Zelt und sein Gerät Trajan, es bedienen und sich ringsam das Zelt lagen. 51. Wenn das Offenbarung Zelt weiterzieht, sollen die Leviten es erbauen, und wenn es lagert, sollen es wieder aufrichten. Jeder Fremde, der sich nahet, soll getotet werden. 52. Die übrigen Israeliten sollen sich nach ihren Hirscheren, jeder in seinem Lager und bei seinem Banner, lagen. 53. Die Leviten aber sollen sich rings im das Offenbarungszelt lagen, damit kein Zorn über die Gemin der Israeliten kommt. So sollen die Leviten den Dienst am Offenbarungszelt vershen. 54. Die Israeliten handelten genauso, wie Yahweh es Mose befohlen hat, sie führten als entsprechend aus.